Das Siegerheld Manfred Freiherr von Richthofen fiel vor 15 Jahren im Luftkampf. An seinem Grabe auf dem Invalidenfriedhof in Berlin wurde von seinen alten Kriegskameraden im Ring Deutscher Flieger eine schlichte Gedenkfeier veranstaltet. In die Enden im Dank, in unwandelbarer Treue, gedenke dir deines auch für uns befehlenden Opfers. Piloten schickte der rote Baron zu Boden.